zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de. Der Predigttext steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus spricht: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maßstab, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Mit Jesus ist das ja so eine Sache, den muss man ja eigentlich einfach mögen. Also ich kenne niemanden, der Jesus nicht mag. Der sagt immer so nette Sachen, lieb deine Feinde, wie du möchtest, dass andere Menschen dich behandeln, so behandle sie auch. Also wer will da was denn dagegen haben? Also wenn alle das machen, dann wäre die Welt doch ein besserer Ort. Also Jesus, Gandhi, Martin Luther King, wer will denn gegen solche Leute was haben? Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das ja auch ein ganz bisschen langweilig. Also, weil sich da doch eigentlich alle drüber einig sind. Wie du willst, dass man mit dir umgeht, so geh auch mit anderen Leuten um. Und dafür irgendwie jeden Sonntag in die Kirche rennen, wenn man bequem ausschlafen kann oder seinen Sonntagabend anders verbringen. Also ich brunche gerne und ich mag Bacon und ich mag Rührei. Und also warum sollte man jeden Sonntag in die Kirche gehen? Aber ich glaube ja, wenn man darüber mehr nachdenkt, dass dann da doch ordentlich Pfeffer in dem steckt, was Jesus sagt. Und mehr Pfeffer, als ich gerne mal Rührei mag. Also da ist richtig Pfeffer in dem, was Jesus sagt. Weil Liebe deine Feinde ist abstrakt gesehen ein toller Satz. Wenn er konkret wird, dann wird es unangenehm. Wenn diese 5 Buchstaben Feind auf einmal sich mit einem konkreten Gesicht verbinden, dann wird das Ganze eine ganz andere Hausnummer. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe keinen Feind, also ich habe jetzt nicht so eine Feindesliste zu Hause, wo ich das alles so fein säuberlich aufgeschrieben habe, wer jetzt mein Feind ist. Aber vielleicht gibt es Menschen, die bei dir so ein extrem unangenehmes Gefühl auslösen, so ein innerlicher Groll. Vielleicht ist es ein Elternteil, vielleicht ist es irgendein Partner aus längst vergangenen Zeiten, bei dem du mit deinem Therapeuten gemeinsam rausbekommen hast, dass diese Person dir so viel angetan hat, dass du einfach dann nicht von weg kannst, von diesem Groll. Vielleicht ist es jemand in deiner Klasse, Vielleicht gibt es in deiner Klasse irgendein Mädchen oder irgendeinen Jungen und ihr habt in der Klasse eine WhatsApp-Gruppe und was die abzieht, wie die andere Leute fertig macht, denkst du dir, ey, gibt's so ein Hals auf die. Vielleicht jemand beruflich, vielleicht irgendjemand, mit dem man mal Geschäft gemacht hat und hinterher merkt, der hat mich so volle Kanne über den Tisch gezogen. Und da merkt man einfach, wie unfair das war und das regt einen auch Jahre später noch auf. Oder einfach eine Person, wo du einfach merkst, mir fällt das so schwer, mit der in einem Raum zu sein. Und du merkst, wenn ich fertig bin, dann muss ich mich erstmal eine halbe Stunde hinlegen, weil das unendlich anstrengend ist, mit dieser Person in einem Raum zu sein. Ich weiß nicht, ob du jetzt das eine oder andere Gesicht oder ein Gesicht vor Augen bekommen hast. Die Person meint Jesus. Die meint Jesus, wenn er sagt, liebe deine Feinde. Das meint er nicht abstrakt, er meint genau diese Person. Und dann merkt man auf einmal, ups, da ist doch ordentlich Zunder dahinter. Nun gibt es eine Sache, die ich total spannend finde. Wir denken ja häufig, wie soll ich das denn machen, meine Feinde lieben? Ich kann meinem Herz doch nicht befehlen, irgendwie andere Menschen zu lieben. Und mir fällt eine Sache aus dieser langen Liste, die Jesus da aufzählt. Ihr habt sie vielleicht noch so ein bisschen im Ohr. Er bringt ja ganz viele Beispiele. Ne? Haltet die andere Wange hin und wenn jemand dir den Mantel nimmt, gib noch den Rock mit gleich dazu und wenn dir jemand was nimmt, gib noch mal oben drauf. Jesus gibt lauter Dinge zu tun mit, nicht Dinge zu fühlen. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil manchmal kann ich ja, wenn ich auf jemanden wütend bin, ich kann in meinem Herz nicht befehlen, den anderen zu mögen. Aber vielleicht kann ich Schritte auf den anderen zutun, kann ich Dinge tun. Auch wenn mein Herz noch vielleicht viele Monate oder Jahre braucht, um dahinterher zu kommen. Aber erstmal Dinge tun. Und vielleicht verändert das was. Ich würde das gerne mal versuchen, an einem einzigen Beispiel deutlich zu machen, nämlich an dem Thema Beten. Jesus möchte ja, dass wir beten. Klar, das sollen wir als Christen machen. Und Jesus möchte, dass wir für die Leute besonders beten, die unsere Feinde sind oder auf die wir so eine Hasskappe haben, sag ich mal. Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Heilige, hat mal was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, den Bruder, für den ich bete, kann ich nicht hassen. Also der hat so eine Ausbildungsstätte für angehende Pastoren geleitet und hat ein kleines Büchlein zugeschrieben und hat gesagt, der Bruder, für den ich bete, den kann ich nicht hassen. Weil, wenn ich für jemanden bete und wenn ich bete, dass dessen Kinder oder deren Kinder es in der Schule gut sowas bringen und dass er vielleicht die Beförderung bekommt, nach der ich mich eigentlich sehne und so. Also wenn ich anfange, für die Menschen Gutes zu wünschen, wo mein Herz eigentlich im Hass drin ist, dann macht das was mit meinem Herzen. Wir haben uns hier als Kirchengemeinde in der Mitarbeiterrunde überlegt, dass wir einmal in der Woche, ziemlich genau hier, füreinander beten. Immer für die Person, die rechts von einem steht. Denn immer, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Konflikte. Also ich glaube, da gibt es keine Ausnahmen. Und deswegen ist es gut, füreinander zu beten. Und das löst nicht alle Probleme von heute auf morgen, aber es macht was mit dem Klima in so einer Kirchengemeinde. Von daher glaube ich, kann das eine gute Sache sein, wenn man es praktisch haben will, für jemanden zu beten, auf den man so eine Wut hat. Und dann verändert es vielleicht. Jemand hat mal gesagt, dann ist es vielleicht gar nicht nur Feindesliebe, sondern Entfeindungsliebe. Dann passiert was, dass der andere gar nicht mehr vielleicht mein Feind ist. Ich gehe auf einen Schritt zu. Und dann verändert sich was in der Beziehung Stück um Stück. Aber, das könnte ja alles so schön sein, aber Jesus setzt andere auf. Weil wir wissen ja, ganz so einfach ist es nicht. Vielleicht kennst du es ja, dass du bist in irgendeinem Konflikt drin und du überlegst dir, okay, eigentlich hat der andere angefangen, eigentlich bin ich im Recht und er ist im Unrecht, aber um der Liebe willen mache ich jetzt den ersten Schritt. Ich gehe jetzt auf den anderen zu. Und was passiert? Bam, die Ohrfackel. Also jetzt nicht wörtlich, aber der andere macht das Gleiche, was er immer tut, fährt einem wieder voll über den Mund. Und man denkt sich, warum habe ich jetzt eigentlich nur den ersten Schritt gemacht? Jesus sagt, liebt eure Feinde, auch wenn ihr nichts davon zurückbekommt. Weil das ist dann wirklich Liebe, wenn ihr wirklich nichts dafür haben wollt. Nicht nur Feindesliebe als Strategie, damit es am Ende wieder alles gut wird und klappt, sondern Feindesliebe auch dann, wenn der andere sagt, nö. Puh, und das ist, muss ich ehrlich sagen, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dann legt Jesus noch ein oben drauf. Am Ende klang das so ein bisschen durch. Er sagt nämlich, den Maßstab, den ihr an andere Leute anlegt, der wird auch an euch angelegt werden. Jesus sagt, eines Tages werde ich der Richter sein über dein Leben. Wenn dein Leben mal vorbei sein wird, wirst du vor mir stehen und ich werde dein Richter sein. Es ist so, die Kirche denkt über diese Fragen von Ewigkeit immer im November nach. Deswegen ist das heute so. Denkt darüber nach. Es gibt ein Bild für die Ewigkeit, das ist das himmlische Jerusalem, wo es immer jeden Tag die Sonne scheint. Und ich finde das irgendwie als Hamburger in einem völlig sonnenlosen November, ist das ein ziemlich attraktives Bild für mich. So, aber das sind halt auch immer etwas herausfordernde Geschichten. So. Also Jesus, der Richter, der sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Kassensturz über dein Leben. Und da gibt es viele, die sagen, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass die 10 Gebote der Maßstab sind, weil irgendwie kann ich mit denen nicht so viel anfangen. Und Moral der Kirche, da habe ich echt viele Fragezeichen. Und es ist so, als ob Jesus sagt, meinetwegen stellen wir alles das mal zurück, stellen wir alles das mal nach hinten. Nee, machen wir mal nicht Gottes Maßstab, machen wir mal nicht den Maßstab der Bibel, machen wir einfach mal nur deinen eigenen Maßstab. Das reicht ja schon völlig. Du kannst es dir vielleicht so vorstellen, als hättest du auf deinem Handy so eine kleine App. Und die läuft im Hintergrund immer. Und immer, wenn du dich über jemanden anders aufregst, dann geht diese App an und zeichnet auf. So, und destilliert daraus so einen Maßstab. Also, wenn du dich aufregst und sagst, also, meine Chefin, die hätte doch mal, die müsste doch jetzt eigentlich sofort reagieren, hat sie nicht. Und dann ist das der Maßstab auch für dich. Also reagierst du sofort, wenn du eigentlich eingreifen müsstest? Also nie meldet die sich. Okay, dann ist das halt auch der Maßstab für dich. Und wenn es dir so geht, in etwa so wie mir, dann reicht mein eigener Maßstab völlig aus, dass das kein so ein angenehmes Gefühl ist. Es gibt ja immer Leute, die sagen, diese Bergpredigt von Jesus, das ist so die Lukas-Version von der Bergpredigt, es ist immer so schön und so motivierend. Ehrlich gesagt, ich finde das, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht immer so motivierend. Also klar, da gibt es lebenspraktische Impulse drauf, aber wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, dann denke ich, ups, ich entspreche dem nicht, was Jesus da von mir fordert. Feindesliebe, abstrakt gesehen, nette Sache. Wenn es konkret wird, meine Güte. Und deswegen glaube ich, ist noch eine andere Sache wichtig. Für manche ist sie vielleicht sehr basic, ich finde die unglaublich wichtig. Dass wir als Christen das nicht nur als einen Maßstab sehen, diese Texte, wenn Jesus ein Gebot formuliert, sondern dass wir Jesus darin entdecken. Weil im Grunde ist alles das, was Jesus hier sagt, das ist im Grunde auch sein Leben. Man könnte das Leben von Jesus anhand dieser Sätze erzählen. Der Vater sagt zum Sohn, hey, liebe deine Feinde. Und Gottes Sohn wird Mensch und macht genau das. Liebt seine Feinde. Es heißt da, wenn dir jemand auf die eine Wange haut, dann halt ihm auch die andere hin. Exakt das macht Jesus. Das ist die Geschichte kurz vor Karfreitag. Er wird verhört und dann gibt es irgendeinen, der da dabei steht und dem gefällt das nicht, was Jesus sagt, und zieht ihm volle Kanne durch und Jesus lässt es mit sich machen. Mit einer gewissen inneren Stärke, aber er lässt es mit sich machen. Es gibt, finde ich, einen unglaublich bewegenden Moment in der Johannespassion. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen, wer es mag, ich mag es. Und Johann Sebastian Bach hat einen Riecher für richtig, richtig besondere Momente. In diesem Moment, wo sozusagen diese Ohrfeige passiert, baut er einen Choral von Paul Gerhardt ein, wo wälzt sie hier dein Leben? Und dann heißt es, und wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Plagen so übel zugerichtet? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. Ich und meine Sünden, die sich mit Körnern finden. Ich bin's. Wo er versteht, im Grunde, ich bin mit all dem, wie ich mein Leben häufig lebe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich nicht immer Entfeindungsliebe praktiziere, ich bin der, der im Grunde Jesus dann eine Ohrfeige gibt. Und sagt, Ja, eigentlich, genau. Jesus stirbt an diesem Kreuz ohne Kleider. Das ist immer so ein bisschen halbfromm, so dieses, wenn Jesus an Kreuz in der Kirche ist, immer noch irgendwas dran. Aber eigentlich war da nichts, vielleicht nichts dran. Wenn jemand dir deinen Mantel nimmt, gib ihm auch noch den Rock dazu. Haben wir gehört, Jesus ist der, der nackt wird. Und am Kreuz fangen die Leute an, ihn zu spotten und ihn zu verspotten. Was macht Jesus? Jesus betet für seine Feinde und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er tut das. Also Jesus lebt das perfekte Leben, das du niemals leben konntest. Jesus lebt die Entfeindungsliebe, die du nicht leben konntest. Er lebt sie für dich. Und was ich glaube, ist, was in unserer Taufe passiert ist, dass Jesus sein Leben mit unserem tauscht. Und dass wir vor Gottes Augen ein perfektes Leben gelebt haben. Und Gott sagt, hey, du bist vielleicht deinem eigenen Maßstab nicht gerecht geworden. Du bist meinem Maßstab erst recht nicht geworden, gerecht geworden. Aber Jesus ist dem Maßstab gerecht geworden. Und weil du mit Jesus verbunden bist, kommst du rein. Willst du rein? Herzlich willkommen. Willkommen zu Hause. Ich glaube, so oder so ähnlich läuft es ab. Gott praktiziert die Entfeindungsliebe und geht jeden Schritt und geht jeden Schritt, auch wenn er dafür nichts zurückkommt. Und ich habe vor einem Monat was im Fernsehen gesehen, was das für mich noch einmal so deutlich gemacht hat. Wer kennt von Victor Hugo Le Miserable, die Elende? Schon mal gibt es ein paar, die, wenn man so ein Musical und... Und jetzt gab es von 2018 eine BBC-Verfilmung, die ich unglaublich bewegend fand. Und ich erzähle so ein bisschen die Geschichte, ich spoilere nicht zu viel. Es gibt einen Mann, der heißt Jean Valjean, und der landet im Gefängnis, weil er ein Stück Brot geklaut hat. Für 19 Jahre. Spielt so in der napoleonischen Zeit ungefähr. Und dieser Mann, Jean Valjean, ist so verbittert darüber, was die Gesellschaft ihm antut, dass er 19 Jahre ins Gefängnis muss, dass er so einen Groll in sich hat. Und an dem Tag, wo er rauskommt aus dem Gefängnis nach 19 Jahren, geht er in die nächste Stadt und fängt an, da zu arbeiten. Und dann ist Zahltag und dann bekommt er so die Hälfte des Lohnes, die alle anderen bekommen. Weil Verbrecher ist ja nichts wert. Dem reicht auch die Hälfte des Geldes. Und in ihm steigt diese Wut an und im Gasthaus kriegt er keinen Schlafplatz, weil der will schon einen Verbrecher beherbergen. So. Und er ist so wütend über die Welt, über sich und hat so einen Groll auf andere Menschen. Und dann kommt jemand vorbei und sagt ihm, da hinten ist das Haus vom Bischof. Geh mal vorbei, vielleicht hat der einen Schlafplatz für dich. Und dann klopft dieser Jean Valjean an. Bischof macht die Tür auf und macht ihm erstmal so ein richtig schönes Abendessen. Und Jean Valjean ist ganz irritiert, immer noch ziemlich aggressiv und sagt, warum machen Sie das? Schnaubt ihn so an. Dann ist irgendwann Nacht und der Bischof macht ihm ein Bett, ziemlich in der Nähe von seinem eigenen. Und er sagt, Jean Valjean sagt, warum machen Sie das? Wissen Sie nicht, dass ich Sie heute Nacht hier jederzeit hier umbringen könnte? Und der Bischof sagt, ja, ist nicht mein Leben, aber machen, ja, gute Nacht. Und Jean Valjean ist irgendwie ganz irritiert von dieser Liebe, die ihm da begegnet. Und trotzdem spürt er immer auch diesen Groll. Es ist nicht so, dass ihn das sofort verändern würde. Aber was er macht, ist, er steht in der Nacht auf und lässt das gesamte Silberbesteck des Bischofs mitgehen. Nimmt alles mit, was er hat, was der Bischof da hat, ein Silberbesteck, einen riesigen Beutel voll und macht sich damit aus dem Staub. Es kommt, wie es kommen muss. Die Polizei findet ihn. Ergreift ihn, führt ihn ab und bringt ihn zurück zum Bischof und sagt, Herr Bischof, hier, wir haben diesen Herrn gefunden, er hat das gesamte Silberbesteck der Kirche, das muss er doch von Ihnen gestohlen haben und jetzt können wir den Mann endgültig für immer hinter Gittern bringen. Und der Bischof schaut ihn an und sagt, ach, sehr gut, dass Sie ihn endlich vorbeigebracht haben. Der hat ja mein Silberbesteck, aber er hat ja noch was vergessen. Ich habe ja noch die ganzen silbernen Kerzenständer hier, die wollte ich ihm ja auch noch schenken. Und nimmt die Kerzenständer und schmeißt sie ihm in den Beutel rein. Und er ist völlig überfordert. Die Polizisten sind völlig überfordert. Sie ahnen, dass hier gerade irgendwas Komisches passiert, aber sie müssen abdampfen. Und dann sagt der Bischof was zu ihm und sagt ihm zu Jean Valjean, vergiss eine Sache nicht, du bist jetzt teuer erkauft. du gehörst jetzt zu Gott. Und Jean Valjean, immer noch diesen Widerstand in sich, geht weg. Und einen Tag später ist er also auf der Straße und kommt ein kleiner Junge vorbei und der kleine Junge verliert so einen Groschen und er ist grollig, wie er ist, auf alles und die Menschen, nimmt er diesen Groschen dem kleinen Jungen ab. So. Und bleibt so. Und die letzte Szene ist, und das ist, finde ich, sehr ergreifend, wie im Hintergrund anfangen, die Glocken zu läuten der Kirche. Und da fällt der Groschen bei ihm. Und er merkt, da ist eine Liebe, die mich nicht loslässt, die mich verfolgt und an mir festhält, egal wie sehr ich auch versuche, dem eigentlich mit meinem Groll wegzulaufen. Aber Gott lässt nicht locker. Und irgendwann hat er ihn. Und ihr Lieben, ich mag diese Geschichte so, weil das der Gott ist, an den ich glaube und dem wir Christen glauben. Der nicht locker lässt bei dir und dir nachgeht, egal wie viel Groll im Herzen ist. Immer weiter. Wir haben am Anfang vom Gottesdienst den Psalm 23 gehört. Vielleicht haben manche den noch im Ohr. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Konfirmanden oder die noch relativ frisch Konfirmierten, man hat es dann noch im Ohr. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Man denkt bei den Folgen vielleicht an so ein kleines, braves Schoßhündchen, das links neben mir herläuft. Nee, Gottes Barmherzigkeit ist kein kleines, braves Schoßhündchen, das mir neben mir herläuft, sondern Gottes Barmherzigkeit verfolgt mich, jagt mir hinterher. Und auch wenn ich mein Leben lang von Gottes Barmherzigkeit weglaufe, Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, mein Leben lang, bis ich eines Tages im Hause des Herrn bin für immer. So einen Gott haben wir, der uns liebt ohne Ende. Amen.